Deutschlandfunk Kultur Hörspiel. Josef Roth, die Legende vom Heiligen Trinker. Ein zweisprachiges Hörspiel von Helmut Peschina. Übersetzung ins Französische Cécile Weißbrot. An einem Frühlingsabend des Jahres 1934 stieg ein Herr gesetzten Alters die steinernen Stufen hinunter, die von einer der Brücken über die Seine zu deren Ufern führen. Dort pflegen die Obdachlosen von Paris zu schlafen, oder besser gesagt zu lagern. Einer dieser Obdachlosen nun kam an dem Herrn gesetzten Alters, der übrigens wohlgekleidet war und den Eindruck eines Reisenden machte, von ungefähr entgegen. Dieser Obdachlose sah zwar genauso verwahrlost und erbarmungswürdig aus wie all die anderen, mit denen er sein Leben teilte, aber er schien dem wohlgekleideten Herrn gesetzten Alters einer besonderen Aufmerksamkeit würdig. Der Herr gesetzten Alters vertrat geradezu dem verwahrlosten Mann den Weg. Où allez-vous, mon frère? Je ne savais pas que j'avais un frère. Et je ne sais pas trop où je vais. Je pourrais vous montrer le chemin. Mais ne m'en veuillez pas si je vous demande une faveur un peu étrange. Er fragte ihn, wohin er denn gehe. Er würde ihm den Weg zeigen, ihn aber auch um einen Gefallen bitten. Je suis à votre service. Je vois bien qu'il vous arrive de fauter. Mais c'est Dieu qui vous envoie vers moi. Vous avez besoin d'argent, c'est évident, ne le prenez pas mal. Moi, j'en ai trop. Dites-moi franchement combien il vous faudrait, au moins pour le moment. Der Fremde sah, dass der Mann Geld brauchte und fragte ihn, wie viel er benötige. 20 francs. Je suis sûr que ce n'est pas assez. Il vous en faut bien 200. Statt der 20 francs gab ihm der fremde Herr 200. Die er jedoch nicht annehmen wollte, da er nicht wisse, wann er das Geld zurückgeben könne. Außerdem habe er keine Adresse, da er jeden Tag unter einer anderen Brücke schlafe. Évidemment, je préfère avoir 200 francs plutôt que 20, mais vous vous trompez sur mon compte. Je suis un homme d'honneur. Je ne peux pas accepter l'argent que vous me proposez. D'abord, je n'ai pas le plaisir de vous connaître. Ensuite, je ne sais pas quand ni comment je pourrais vous le rendre. Et enfin, vous n'aurez aucun moyen de me retrouver. Je n'ai pas d'adresse. J'habite tous les jours sous un autre pont. Moi non plus, je n'ai pas d'adresse. Moi aussi, j'habite tous les jours sous un autre pont, et pourtant, je vous demande d'avoir la gentillesse d'accepter ces 200 francs. C'est une somme ridicule pour un homme comme vous. Pour le remboursement, il serait trop long de vous expliquer pourquoi je ne peux pas vous donner l'adresse d'une banque ou déposer l'argent. Je suis devenu chrétien en lisant l'histoire de Sainte Thérèse de Lisieux. Et depuis, je voue un culte particulier à la petite statue de la chapelle Sainte-Marie des Batignolles. Vous la trouverez facilement. Quand vous serez rentré en possession de ces 200 francs, et que votre conscience vous dictera de rembourser cette somme ridicule, je vous en prie, allez à Sainte-Marie des Batignolles et remettez l'argent entre les mains du prêtre qui dira la messe. Der Fremde bestand aber darauf, ihm die 200 Francs zu leihen. Er möge, sobald sein schlechtes Gewissen ihn zwinge, diese lächerliche Summe dem Priester der Kapelle Sainte-Marie de Batignolles aushändigen, in der sich die Statue der kleinen heiligen Thérèse befindet. Rappelez-vous, Sainte-Marie de Batignolles. Je vois que vous avez compris que j'étais un homme d'honneur. Je vous promets de tenir parole. Mais je ne peux aller à la messe que le dimanche. Le dimanche, c'est parfait. Je vous remercie. Er zog 200 francs aus der Brieftasche und gab sie dem Schwankenden. Monsieur, votre attention, s'il vous plaît. Les travaux sur les voies nous obligent à rendre le prochain train Gotha, terminus en garde de Hermon. Pour faciliter votre voyage, un service de bus est mis en place en garde de Hermon jusqu'à Pontoise. Les agents commerciaux se tiennent à votre disposition pour tout renseignement. Francilien SNCF vous remercie de votre compréhension. Und er verschwand alsbald in der tiefen Dunkelheit. Denn es war inzwischen unten finster geworden, indes oben, auf den Brücken und an den Kais, sich die silbernen Laternen entzündeten, um die fröhliche Nacht von Paris zu verkünden. Auch der wohlgekleidete Herr verschwand in der Finsternis. Ihm war in der Tat das Wunder der Bekehrung zuteil geworden, und er hatte beschlossen, das Leben der Ärmsten zu führen. Und er wohnte deshalb unter der Brücke. Aber was den anderen betrifft, so war er ein Trinker, geradezu ein Säufer. Er hieß Andreas. Lange war es her, dass er 200 Francs besessen hatte. Er ging eine der Treppen hinauf, die von den Ufern der Seine zu den Kais hinaufführen. Dort, das wusste er, gab es ein Restaurant. Und er trat ein, und er aß und trank reichlich, und er gab viel Geld aus. Und er nahm noch eine ganze Flasche mit für die Nacht, die er unter der Brücke zu verbringen gedachte, wie gewöhnlich. Am nächsten Morgen stand Andreas früher auf, als er gewohnt war, denn er hatte ungewöhnlich gut geschlafen. Er erinnerte sich nach langer Überlegung, dass er gestern ein Wunder erlebt hatte. Er beschloss, sich zu waschen, was er seit vielen Monaten, nämlich in der kälteren Jahreszeit, nicht getan hatte. Er ging in den Tag hinein, in einen seiner Tage, die er seit undenklichen Zeiten zu vertun gewohnt war, entschlossen, sich auch heute in die gewohnte Rue de Quatre Vents zu begeben, wo sich das russisch-armenische Restaurant Taribari befand und wo er das kärgliche Geld, das ihm der tägliche Zufall beschied, in billigen Getränken anlegte. Allein an dem ersten Zeitungskiosk, an dem er vorbeikam, blieb er stehen. Plötzlich von der Neugier erfasst, zu wissen, welcher Tag heute sei, welches Datum und welchen Namen dieser Tag trage. Er kaufte also eine Zeitung und sah, dass es ein Donnerstag war und erinnerte sich plötzlich, dass er an einem Donnerstag geboren worden war. Und ohne nach dem Datum zu sehen, beschloss er, diesen Donnerstag gerade für seinen Geburtstag zu halten. Und da er schon von einer kindlichen Feiertagsstunde ergriffen war, zögerte er auch nicht mehr einen Augenblick, sich guten, ja, edlen Vorsätzen hinzugeben und nicht in das Taribari einzutreten, sondern die Zeitung in der Hand in eine bessere Taverne, um dort einen Kaffee, allerdings mit Rum arrosiert, zu nehmen und ein Butterbrot zu essen. Er ging also selbstbewusst, trotz seiner zerlumpten Kleidung, in ein bürgerliches Bistro, setzte sich an einen Tisch, er, der seit so langer Zeit nur an der Theke zu stehen gewohnt war, das heißt, an ihr zu lehnen. Und da sich seinem Sitz gegenüber ein Spiegel befand, konnte er auch nicht umhin, sein Angesicht zu betrachten. Da erschrak er allerdings, da er seine Physiognomie mit jenen der Wohlanständigen verglich, die in seiner Nachbarschaft saßen. Er beschloss, in einen Friseurladen zu gehen. Ein Kaffee, arrosé drum. Als er in die Taverne zurückkam, setzte er sich unser Andreas und bestellte mit jener sicheren Stimme, die er dereinst besessen hatte und die ihm jetzt wieder wie eine alte, liebe Freundin zurückgekommen schien. Arrosé drum. Diesen bekam er auch. Und wie er zu bemerken glaubte, mit allem gehörigen Respekt, wie er sonst von Kellnern ehrwürdigen Gästen gegenüber bezeugt wird. Ein Herr, der allein in der Nähe des Obdachlosen saß, betrachtete ihn längere Zeit. Dann sprach er ihn an und fragte, ob er bei ihm arbeiten möchte. Seiner Frau beim Übersiedeln helfen. Vous voulez gagner un peu d'argent? Venez travailler chez moi. Je déménage demain. Vous pourriez aider ma femme et aussi les déménageurs. Vous m'avez l'air d'un homme solide. Vous pouvez? Vous en avez envie? Bien sûr. Quel est votre tarif pour deux jours de travail? Pour demain et samedi. L'appartement est assez grand, je vous préviens, et j'emménage dans un appartement encore plus grand. En plus, j'ai beaucoup de meubles. Et moi, il faut que je m'occupe du magasin. Je suis votre homme. Andreas stimmte zu, den Möbelpackern zu helfen. Vous prenez quelque chose? Deux Pernod. Sie stießen an, der Herr und Andreas. Combien voulez-vous pour demain et pour samedi? Comme je vous l'ai dit, c'est un appartement assez grand. Je sais pas. 200 francs. Ça vous va? Ça me va. Und sie wurden miteinander über den Preis einig. Er betrug 200 francs. Alors c'est parfait. Un autre verre? Der Herr hatte funkelnde Augen und ein rosa Kindergesicht und genau in der Mitte einen schwarzen kleinen Schnurrbart. Es war im Ganzen genommen ein ziemlich freundlicher Mann und Andreas gefiel er gut. Sie tranken also zusammen und Andreas zahlte die zweite Runde. Und als sich der Herr mit dem Kindergesicht erhob, sah Andreas, dass er sehr dick war. Er zog seine Visitenkarte aus der Brieftasche und einen 100-Franc-Schein, überreichte beides dem Andreas. Voilà mon adresse et un billet de 100 francs. Pour être sûr que vous viendrez demain. Demain matin, 8 heures. N'oubliez pas. Et je vous paierai le reste. Après le travail, on ira prendre un apéritif ensemble. Au revoir, mon ami. Dann ging der Herr, der Dicke mit dem Kindergesicht, und den Andreas verwunderte nichts mehr als dies, dass der dicke Mann die Adresse aus der gleichen Tasche gezogen hatte wie das Geld. Nun, da er Geld besaß und noch Aussicht hatte, mehr zu verdienen, beschloss er, sich ebenfalls eine Brieftasche anzuschaffen. In dem ersten Lederwarenladen, der auf seinem Weg lag, stand eine junge Verkäuferin. Sie erschien ihm hübsch, wie sie so hinter dem Ladentisch stand, in einem strengen schwarzen Kleid. Bonjour. Je cherche un portefeuille. Bonjour. Das Mädchen warf einen flüchtigen Blick auf seine schlechte Kleidung. Aber es war nichts Böses in ihrem Blick. Um überflüssige Fragen zu ersparen, stieg sie sofort eine Leiter hinauf und holte eine Schachtel aus der höchsten Etagere. Dort lagerten nämlich die Brieftaschen, die manche Kunden zurückgebracht hatten, um sie gegen andere einzutauschen. Bonjour. Bonjour. Hierbei sah Andreas, dass dieses Mädchen sehr schöne Beine und sehr schlanke Halbschuhe hatte. Und er erinnerte sich jener halbvergessenen Zeiten, in denen er selbst solche Waden gestreichelt, solche Füße geküsst hatte. Aber der Gesichter erinnerte er sich nicht mehr. Der Gesichter der Frauen, mit Ausnahme eines einzigen, nämlich jenes, für das er im Gefängnis gesessen hatte. Indessen stieg das Mädchen von der Leiter, öffnete die Schachtel und erwählte eine der Brieftaschen, die zu oberst lagen, ohne sie näher anzusehen. Er zahlte und zerstreut steckte er die neue Brieftasche ein, aber das Geld ließ er daneben liegen. Ohne Sinn erschien ihm plötzlich die Brieftasche, hingegen beschäftigte er sich mit der Leiter, mit den Beinen, mit den Füßen des Mädchens. Deshalb ging er in die Richtung des Montmartre, jene Stätten zu suchen, an denen er früher Lust genossen hatte. In einem steilen und engen Gässchen fand er auch die Taverne mit den Mädchen. Er setzte sich mit mehreren an einen Tisch. C'est ma tournée. Er wählte eines von den Mädchen, und zwar jenes, das ihm am nächsten saß. Hierauf ging er zu ihr. Am nächsten Morgen, am Freitag also, ging er zu der Arbeit zu dem dicken Herrn. Dort galt es der Hausfrau beim Einpacken zu helfen. Er spürte im Laufe des Tages die Kraft in seine Muskeln zurückkehren und freute sich der Arbeit. Denn bei der Arbeit war er aufgewachsen, ein Kohlenarbeiter, wie sein Vater. Hätte ihn nur die Frau des Hauses nicht so aufgeregt, die ihm sinnlose Befehle erteilte. Andreas arbeitete den ganzen Tag. Venez demain matin à 7h pile. Voilà votre pourboire. Ne buvez pas tout et soyez à l'heure demain. Andreas dankte, ging, vertrank das Trinkgeld, aber nicht mehr. Er verschlief diese Nacht in einem kleinen Hotel. Man weckte ihn um 6 Uhr morgens. Er wusch sich, ging frisch an seine Arbeit. Je vois que vous avez suivi mon conseil. Vous n'avez pas bu tout votre argent. Er begleitete noch die Frau in das neue Haus, in das sie übersiedelten, und wartete, bis der freundliche, dicke Mann kam. Und der bezahlte ihm den versprochenen Lohn und wollte ihn zu einem Trunk einladen. Venez. Je vous invite à prendre un verre. Aber die Frau des Hauses verhinderte es, denn sie trat dazwischen und verstellte geradezu ihrem Mann den Weg. C'est l'heure de dîner. Also ging Andreas allein weg, trank allein und aß allein an diesem Abend und trat noch in 2 Tavernen ein, um an den Theken zu trinken. Er trank viel, aber er betrank sich nicht und gab Acht, dass er nicht zu viel Geld ausgebe, denn er wollte morgen, eingedenk seines Versprechens, in die Kapelle Sainte-Marie de Batignolles gehen, um wenigstens einen Teil seiner Schuld an die kleine heilige Therese abzustatten. Wie Jesus toda? Vermelho, verde, azul. Olha, espera, vamos acender a luz, senão. Prontos. Vamos? Er kam aber nicht rechtzeitig zur 10 Uhr Messe an. Die Leute strömten ihm gerade aus der Kirche entgegen. Andreas erfuhr, dass die nächste Messe erst um 12 Uhr beginnen würde. S'il vous plaît, à quelle heure est la prochaine Messe? À midi. Er hatte also noch eine Stunde bis zur nächsten Messe Zeit. Und diese wollte er keineswegs auf der Straße verbringen. Er sah sich also um, wo er am besten warten könne. Und er blickte rechts schräg gegenüber der Kapelle ein Bistro. Und dorthin ging er und beschloss die Stunde, die ihm übrig blieb, abzuwarten. Aperno. La même chose. Er trank einen dritten und er schüttete immer weniger Wasser in sein Glas nach. Und als gar der vierte kam, wusste er nicht mehr, ob er 2, 5 oder 6 Gläser getrunken hatte. Auch erinnerte er sich nicht mehr, weshalb er in dieses Café und an diesen Ort geraten sei. Er wusste lediglich noch, dass er hier einer Pflicht, einer Ehrenpflicht zu gehorchen hatte. Und er zahlte, erhob sich, ging, immerhin noch sicheren Schrittes, zur Tür hinaus, erblickte die Kapelle links und wusste sofort wiederum, wo, warum und wozu er sich hier befinde. Andreas! Er hielt inne und wandte den Kopf nach rechts, woher die Stimme gekommen war. Und er erkannte sofort das Gesicht, dessen wegen er im Gefängnis gesessen war. Caroline! Welch eine Begegnung! Bist du allein? Ja. Ja, ich bin allein. Komm, wir wollen uns aussprechen. Aber ich bin verabredet. Mit einem Frauenzimmer? Ja. Mit wem? Mit der kleinen Therese. Sie hat nichts zu bedeuten. Taxi! Und Caroline hielt es mit ihrem Regenschirm auf. Und schon sagte sie eine Adresse dem Chauffeur. Und ehe sich es noch Andreas versehen hatte, saß er drinnen im Wagen neben Caroline. Und schon rollten sie, schon rasten sie dahin, wie es Andreas schien. Durch teils bekannte, teils unbekannte Straßen. Weiß Gott, in welche Gefilde. Lichtgrün. Vorfrühlingsgrün war die Landschaft, in der sie hielten. Das heißt, der Garten, hinter dessen spärlichen Bäumen sich ein verschwiegenes Restaurant verbarg. Mit dem Sturmesschritt, den er an ihr gewohnt war, stieg Caroline zuerst aus, über seine Knie hinweg. Sie zahlte und er folgte ihr. Und sie gingen ins Restaurant und saßen nebeneinander wie einst in jungen Zeiten vor dem Kriminal. Sie bestellte das Essen, wie immer. Und sie sah ihn an und er wagte nicht, sie anzusehen. Wo bist du die ganze Zeit gewesen? Überall. Nirgends. Ich arbeite erst seit 2 Tagen wieder. Die ganze Zeit, seitdem wir uns nicht wiedergesehen haben, habe ich getrunken. Und ich habe unter den Brücken geschlafen. Wie alle unser eins. Und du hast wahrscheinlich ein besseres Leben geführt. Hm? Mit Männern. Und du? Mittendrin, wo du versoffen bist und ohne Arbeit und wo du unter Brücken schläfst, hast du noch Zeit und Gelegenheit, eine Therese kennenzulernen. Und wenn ich nicht gekommen wäre, zufällig, wärst du wirklich zu ihr hingegangen? Er antwortete nicht. Er schwieg, bis sie beide das Fleisch gegessen hatten und der Käse kam und das Obst. Und wie er den letzten Schluck Wein aus seinem Glase getrunken hatte, überfiel ihn aufs Neue jener plötzliche Schrecken, den er vor langen Jahren während der Zeit seines Zusammenlebens mit Caroline so oft gefühlt hatte. Und er wollte ihr wieder einmal entfliehen. Garçon, l'addition. Das ist meine Sache. Garçon. C'est monsieur qui a demandé le premier. Andreas war es, der zahlte. Bei dieser Gelegenheit hatte er das ganze Geld aus der linken inneren Rocktasche hervorgeholt und nachdem er gezahlt hatte, sah er mit einigem, allerdings durch Weingenuss gemildertem Schrecken, dass er nicht mehr die ganze Summe besaß, die er der kleinen Heiligen schuldete. Du bist also ein reicher Mann. Und dieser kleinen Therese lässt du dich wohl aushalten. Hierauf ging sie in ein Tanzlokal, wo man Ziehharmonika spielte. Und es war schon so lange her, seitdem er zuletzt getanzt hatte, dass er gar nicht mehr recht tanzen konnte. Als er es mit Caroline versuchte, also nahmen sie ihm andere Tänzer weg. Sie war immer noch recht frisch und begehrenswert. Er saß allein am Tisch und trank wieder Pernod und es war ihm wie in alten Zeiten, wo Caroline auch mit anderen getanzt und er allein am Tisch getrunken hatte. Infolgedessen holte er sie auch plötzlich und gewaltsam aus den Armen eines Tänzers weg. Wir gehen nach Hause. Er fasste sie am Nacken und ließ sie nicht mehr los. Zahlte und ging mit ihr nach Hause. Sie wohnte in der Nähe. Und so war alles wie in alten Zeiten, vor dem Kriminal. Sehr früh am Morgen erwachte er. Caroline schlief noch. Was er gestern bei der Begegnung nicht gesehen hatte, bemerkte er jetzt. Sie war alt geworden. Blass, aufgedunsen und schwer atmend schlief sie den Morgenschlaf alternder Frauen. Er erkannte den Wandel der Zeiten, die an ihm selbst vorbeigegangen waren. Und er erkannte auch den Wandel seiner selbst. Und er beschloss, sofort aufzustehen. Verstohlen zog er sich an und ging davon. In einen neuen Tag hinein, in einen seiner gewohnten neuen Tage. Aperno, s'il vous plaît. Während er ihn trank, erinnerte er sich daran, dass er eigentlich ohne Aufenthaltserlaubnis in Paris lebte. Denn er war als Kohlenarbeiter nach Frankreich gekommen und er stammte aus Olszowice, aus dem polnischen Schlesien. Hierauf erinnerte er sich daran, dass er eines Tages vor vielen Jahren hierher gekommen war, weil man in der Zeitung kundgemacht hatte, dass man in Frankreich Kohlenarbeiter suche. Und er hatte sich sein Lebtag nach einem fernen Lande gesehnt. Und er hatte in den Gruben von Quebec gearbeitet und er war einquartiert gewesen bei seinen Landsleuten, dem Ehepaar Chibietz. Und er liebte die Frau. Und da der Mann sie eines Tages zu Tode schlagen wollte, schlug er, Andreas, den Mann tot. Dann saß er 2 Jahre im Kriminal. Diese Frau war eben Caroline. Un autre Pernod. Lange schon hatte Andreas vergessen, wie er mit Vaters Namen hieß. Jetzt aber erinnerte er sich daran, dass er Kartak hieße. Andreas Kartak. Und es war ihm, als entdeckte er sich selbst erst seit langen Jahren wieder. Den Rest des Tages verbrachte er in verschiedenen anderen Tavernen und er gab sich bereits damit zufrieden, dass die Zeit der Wunder, die er erlebt hatte, vorbei sei. Und seine alte Zeit nun wieder begonnen habe. Und zu jenem langsamen Untergang entschlossen, zu dem Trinker immer bereit sind, begab sich Andreas wieder an die Ufer der Seine unter die Brücken. Er schlief dort, halb bei Tag und halb bei Nacht, bis zur Nacht des Donnerstags auf Freitag. In jener Nacht nämlich träumte ihm, dass die kleine Therese in der Gestalt eines blond gelockten Mädchens zu ihm käme, um ihn daran zu erinnern, nicht wieder auf sie zu vergessen und am Sonntag zu ihr in die Sainte-Marie de Batignolles zu kommen. Pourquoi tu n'es pas venu dimanche dernier? Wie sprichst du zu mir? Hast du vergessen, dass ich dein Vater bin? Pardonne-moi, mon père, mais fais-moi plaisir. Viens me voir après-demain dimanche à Sainte-Marie de Batignolles. Nach dieser Nacht erhob er sich erfrischt und wie vor einer Woche, als ihm noch die Wunder geschehen waren, so als nehme er den Traum für ein wahres Wunder. Noch einmal wollte er sich am Flusse waschen. Aber bevor er seinen Rock zu diesem Zweck ablegte, griff er in die linke Brusttasche seines Rockes und seine Hand fand dort zwar keinen Geldschein, wohl aber jene lederne Brieftasche, die er vor ein paar Tagen gekauft hatte. Diese zog er hervor. Es war eine äußerst billige, bereits verbrauchte. Er betrachtete sie, weil er sich nicht mehr erinnerte, dass, wo und wann er sie gekauft hatte. Wie kommt das zu mir? Schließlich öffnete er das Ding und sah, dass es zwei Fächer hatte. Neugierig sah er in beide hinein, und in einem von ihnen war ein Geldschein. Und er zog ihn hervor. Es war ein 1000-Franc-Schein. Hierauf steckte er die 1000 Franc in die Hosentasche, zog sich den Rock wieder an und ging in den Tag hinein. Und er begann den Tag damit, dass er in ein Tabak eintrat. Je voudrais des Zigaretten. Nun hatte er zwar Kleingeld genug, um die Zigaretten bezahlen zu können, aber er wusste nicht, bei welcher Gelegenheit er den 1000-Franc-Schein, den er so wunderbarerweise in der Brieftasche gefunden hatte, wechseln könnte. J'aimerais changer ce billet de 1000 francs, si c'est possible. Mais si vous ne pouvez pas, je vous donnerai de la monnaie. Au contraire, j'avais besoin d'un billet de 1000 francs. Vous tombez à pic. Und da ihm der Herr vom Tabak zu Andreas Erstaunen den 1000-Franc-Schein wechseln konnte, bestellte er Weißwein. Un verre de vin blanc. Er trank drei Gläser, gewissermaßen aus Dankbarkeit gegenüber dem Schicksal. Indes er so an der Theke stand, fiel ihm eine eingerahmte Zeichnung auf, die hinter dem breiten Rücken des Wirtes an der Wand hing. Und diese Zeichnung erinnerte ihn an einen alten Schulkameraden aus Olschowice. Qui c'est? Je crois que je le connais. Incroyable. Il ne sait pas qui c'est, mais c'est Cagnac, le grand footballeur d'origine silésienne. Tout le monde le connaît. Bien sûr que je le connais, c'est même un ami. Mais le portrait n'est pas très fidèle. Und es war tatsächlich sein Schulkamerad, dieser große Fußballer Cagnac. Hierauf erinnerte sich Andreas, dass er einmal vor 20 Jahren mit Cagnac zusammen in der gleichen Schulbank gesessen hatte. Und er beschloss, in Anbetracht des Geldes, das ihm verblieb, so mutig geworden, sich nach der Adresse seines Freundes zu erkundigen. Vous connaissez son adresse? Il habite dans un hôtel des Champs-Élysées. Und sofort begab sich unser Andreas auf den Weg dorthin. Warum schaust du so verkommen aus? Und tatsächlich hielt sich der berühmte Cagnac im Hotel auf und sie erkannten sich beide sofort. Es wäre schrecklich, wenn ich erzählen wollte, wie das alles gekommen ist. Und es würde auch die Freude an unserem glücklichen Zusammentreffen bedeutsam stören. Lass uns darüber, Liebe, kein Wort verlieren. Reden wir von was Heiterem. Ich habe viele Anzüge. Und es wird mir eine Freude sein, dir den einen oder den anderen davon abzugeben. Du hast neben mir in der Schulbank gesessen und du hast mich abschreiben lassen. Was bedeutet schon ein Anzug für mich? Wo soll ich ihn dir hinschicken? Das kannst du nicht. Und zwar einfach deshalb, weil ich keine Adresse habe. Ich wohne nämlich seit einiger Zeit unter den Brücken an der Seine. So werde ich dir also ein Zimmer mieten, einfach zu dem Zweck, dir einen Anzug schenken zu können. Komm. Nachdem sie gegessen hatten, gingen sie hin und der Fußballspieler Cagnac mietete ein Zimmer. Und dieses kostete 25 Franc pro Tag und war gelegen in der Nähe der großartigen Kirche von Paris, die unter dem Namen Madeleine bekannt ist. Du brauchst wahrscheinlich Seife. Unser Eins kann auch ohne Seife leben. Ich gedenke, hier 8 Tage ohne Seife zu wohnen und ich werde mich trotzdem waschen. Hierauf verließen sie das Zimmer und nahmen ein Taxi und fuhren auf den Montmartre. Und zwar in jenes Café, wo die Mädchen saßen. Jetzt ist es spät. Ich lasse dich allein. Ich schicke dir morgen 2 Anzüge. Das Hotelzimmer, in dem Andreas nunmehr wohnte, hatte die Nummer 89. Sobald Andreas sich allein in diesem Zimmer befand, setzte er sich in den bequemen Lehnstuhl, der mit rosa Rips überzogen war, und begann sich umzusehen. Andreas, nachdem er lange das Zimmer betrachtet hatte und darauf bedacht gewesen war, sich auch mit ihm vertraut zu machen, wurde plötzlich neugierig. Denn eine Tür mit einem weißen Knauf irritierte ihn. Und trotz seiner Angst und obwohl er der Hotelzimmer ungewohnt war, erhob er sich und beschloss nachzusehen, wohin die Tür führe. Er sah nunmehr, dass es ein Badezimmer war, mit glänzenden Kacheln und mit einer Badewanne, schimmernd und weiß, und mit einer Toilette. In diesem Augenblick auch verspürte er das Bedürfnis, sich zu waschen, und er ließ heißes und kaltes Wasser aus den beiden Hähnen in die Wanne rinnen. Er stieg in das Bad. Er wusste wohl, dass es eine lange Zeit her war, seitdem er sich gewaschen hatte. Er badete geradezu mit Wollust, erhob sich, zog sich wieder an und wusste nicht mehr, was er mit sich anfangen sollte. Mehr aus Ratlosigkeit als aus Neugier öffnete er die Tür des Zimmers, trat in den Korridor und erblickte hier eine junge Frau, die aus ihrem Zimmer gerade herauskam wie er eben selbst. Er verneigte sich leicht vor ihr und grüßte sie. Und da sie ihm antwortete mit einem Kopfnicken, fasste er sich ein Herz. Vous êtes belle. Vous aussi, vous me plaisez. On pourrait se voir demain? Und sie ging dahin im Dunkel des Korridors. Er aber, liebebedürftig, wie er plötzlich geworden war, sah nach der Nummer ihrer Tür, hinter der sie wohnte. Und es war die Nummer 87. Diese merkte er sich in seinem Herzen und war schon entschlossen, nicht erst den Morgen abzuwarten, um mit dem schönen Mädchen zusammenzukommen. Wie er nun also die leisen Schritte des Mädchens von Nummer 87 zu vernehmen glaubte, öffnete er vorsichtig die Tür seines Zimmers einen Spalt breit und sah, dass sie es wirklich war, die in ihr Zimmer zurückkehrte. Was er aber nicht bemerkte, war der nicht gering zuschätzende Umstand, dass auch das schöne Mädchen sein Spähen bemerkt hatte. Eine Weile später klopfte es auch zage an ihrer Tür, wie sie es auch erwartet hatte, und Andreas trat ein. Que désirez-vous? Je ne peux pas attendre jusqu'à demain, chère madame. Je ne suis que de passage. Je repars dès dimanche. Lundi, je dois être à Cannes pour un spectacle. Que faites-vous? Je suis danseuse au casino. Je m'appelle Gabi. Vous n'avez jamais entendu parler de moi? Mais si. Si, j'ai vu votre nom dans le journal. Andreas log, wenn er behauptete, ihren Namen Gabi als Varieté-Tänzerin aus der Zeitung zu kennen, und setzte sich an den Rand des Bettes, und das schöne Mädchen hatte nichts dagegen. Und Andreas blieb bis zum Morgen in Zimmer 87. Am Samstagmorgen erwachte er mit dem festen Entschluss, sich von dem schönen Mädchen bis zu ihrer Abreise nicht mehr zu trennen. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui? Je repars à Cannes demain. Et si on allait à Fontainebleau? Sie mieteten auf Vorschlag des schönen Mädchens ein Taxi und sie fuhren nach Fontainebleau. Und dort erwies es sich, dass das schöne Mädchen ein gutes Restaurant kannte, in dem man gute Speisen speisen und guten Trank trinken konnte. Sie verbrachten eine Zeit lang beim Essen und Trinken und fuhren hierauf noch einmal im Taxi zurück nach Paris. Die Nacht breitete sich vor ihnen aus wie eine allzu lichte Wüste. Und sie wussten nicht mehr, was miteinander anzufangen, nachdem sie leichtfertigerweise das wesentliche Erlebnis vergeudet hatten, das Mann und Frau gegeben ist. Si on allait au cinéma. Va pour le cinéma. Am nächsten Morgen, es war Sonntag, erwachte Andreas in dem Bewusstsein seiner Pflicht, dass er das Geld zurückzahlen müsse. Er erhob sich schneller als am letzten Tag, und so schnell, dass das schöne Mädchen aus dem Schlaf aufschrak. Il faut que j'aille rembourser une dette. Aujourd'hui? Un dimanche? Oui, un dimanche. Tu dois de l'argent à qui? Un homme ou une femme? Une femme. Elle s'appelle comment? Thérèse. Als sie hörte, dass er einer Thérèse Geld schuldig sei, sprang das schöne Mädchen aus dem Bett, ballte die Fäuste und schlug sie auch beide Andreas ins Gesicht. Und daraufhin floh er aus dem Zimmer und verließ das Hotel. Und ohne sich weiter umzusehen, ging er in die Richtung der Sainte-Marie de Batignolles, in dem sicheren Bewusstsein, dass er heute endlich der kleinen Thérèse die 200 Francs zurückzahlen könnte. Nun wollte es die Vorsehung, oder wie weniger gläubige Menschen sagen würden, der Zufall, dass Andreas wieder einmal knapp nach der 10-Uhr-Messe ankam. Und es war selbstverständlich, dass er in der Nähe der Kirche das Bistro erblickte, in dem er zuletzt getrunken hatte, und dort trat er auch wieder ein. Er bestellte also zu trinken. Aber vorsichtig wie er war, sah er zuerst nach, ob er wirklich auch Geld genug besäße. Und da sah er, dass von seinen 980 Francs kaum noch etwas übrig war. Es blieben ihm nämlich nur 250. Er dachte nach und erkannte, dass ihm das schöne Mädchen im Hotel das Geld genommen hatte. Aber unser Andreas machte sich gar nichts daraus. Er sagte sich, dass er für jede Lust zu zahlen habe. Und er hatte Lust genossen und er hatte also auch zu bezahlen. Er trank. Die Glocken, die zur Messe riefen, begannen zu dröhnen. Garçon, l'addition. Er zahlte, erhob sich, ging hinaus und stieß knapp vor der Tür mit einem sehr großen, breitschultrigen Mann zusammen. Wojtek! Andreas! Sie sanken einander in die Arme, denn sie waren beide zusammen Kohlenarbeiter gewesen in Quebec, zusammen beide in einer Grube. Wenn du mich hier erwarten willst, 20 Minuten nur, so lange wie die Messe dauert, nicht einen Moment länger. Gerade nicht. Seit wann gehst du überhaupt in die Messe? Ich kann die Pfaffen nicht leiden und noch weniger die Leute, die zu den Pfaffen gehen. Aber ich gehe zur kleinen Therese. Ich bin ihr Geld schuldig. Meinst du die kleine heilige Therese? Ja, ja, die meine ich. Wie viel schuldest du ihr? 200 Francs. Dann begleite ich dich. Sie gingen in die Kirche. Gib mir sofort 100 Francs. Ich erinnere mich eben, dass mich drüben einer erwartet. Ich komme sonst ins Kriminal. Unverzüglich gab ihm Andreas die ganzen 200 Francscheine, die er noch besaß. Ich komme sofort nach. Und wie er nun einsah, dass er kein Geld mehr hatte, hielt er es auch für sinnlos, noch länger der Messe beizuwohnen und ging dann hinüber ins Bistro, wo Wojtech auf ihn wartete. Von nun an blieben sie Kumpane, denn das versprachen sie einander gegenseitig. Freilich hatte Wojtech keinen Freund gehabt, dem er Geld schuldig gewesen wäre. Den einen 100-Franc-Schein, den ihm Andreas geborgt hatte, verbarg er sorgfältig im Taschentuch und machte einen Knoten darum. Für die anderen 100 Francs lud er Andreas ein, zu trinken und noch einmal zu trinken und noch einmal zu trinken. Und in der Nacht gingen sie in jenes Haus, wo die gefälligen Mädchen saßen. Und dort blieben sie auch alle beide 3 Tage. Und als sie wieder herauskamen, war es Dienstag. Und Wojtech trennte sie von Andreas. Sonntag sehen wir uns wieder. Um dieselbe Zeit und an der gleichen Stelle und am selben Ort. Servus. Servus. Es war ein regnerischer Dienstagnachmittag und es regnete so dicht, dass Wojtech im nächsten Augenblick tatsächlich verschwunden war. Jedenfalls schien es Andreas so. Und da er kein Geld mehr in der Tasche besaß, ausgenommen 35 Francs, beschloss er, wie alle Armen und des Trunkes Gewohnten es tun, sich wieder dem Gott anzuvertrauen, dem Einzigen, an den er glaubte. Also ging er zur Seine und die gewohnte Treppe hinunter, bis zu der Heimstätte der Obdachlosen. Hier stieß er auf einen Mann, der eben im Begriff war, die Treppe hinaufzusteigen und der ihm sehr bekannt vorkam. Infolgedessen grüßte Andreas höflich. Es war ein etwas älterer, gepflegt aussehender Herr, der stehen blieb und Andreas genau betrachtete und ihn fragte, ob er Geld brauche. Vous avez besoin d'argent, cher monsieur? Je sais que je vous dois de l'argent. Je devais même le rapporter à Sainte-Thérèse. Mais il s'est passé tellement de choses. Ça fait 3 fois qu'on m'empêche de rendre cet argent. Andreas glaubte in dem Fremden den Herrn zu erkennen, dem er Geld schuldig sei. Und erklärte ihm, dass er bisher verhindert gewesen war, es der heiligen Therese zurückzubringen. Aber der Fremde gab sich nicht zu erkennen, zeigte sich aber bereit, unserem Andreas Geld für die kleine Therese vorzustrecken, und gab ihm 200 Francs. Vous faites erreur. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Vous me prenez pour quelqu'un d'autre, mais vous m'avez l'air d'être dans l'embarras. Quant à Sainte-Thérèse, dont vous venez de parler, je lui suis profondément attaché et je suis prêt à vous avancer l'argent que vous lui devez. Ça fait combien ? 200 francs. Pardonnez-moi, mais vous ne me connaissez pas. Je suis un homme d'honneur et vous aurez du mal à me retrouver. Car si j'ai de l'honneur, je n'ai pas d'adresse. Je dors sous les ponts. Ben, c'est pas grave, moi aussi je dors sous les ponts. Si vous acceptez de prendre cet argent, vous me ferez une faveur dont je vous serai éternellement reconnaissant. Moi aussi je dois beaucoup à la petite Thérèse. Dans ces conditions, je suis à votre disposition. Er nahm das Geld, wartete eine Weile, bis der Herr die Stufen hinaufgeschritten war, und ging dann selber die gleichen Stufen hinauf und geradewegs in die Rue de Quatremont, in sein altes Restaurant, in das russisch-armenische Taribari, und dort blieb er bis zum Samstagabend. Und da erinnerte er sich, dass morgen Sonntag sei und dass er in die Kapelle Sainte-Marie de Batignolles zu gehen habe. Andreas erhob sich am Sonntag sehr früh. Nicht so sehr wegen der Messe, die er zu versäumen gefürchtet hätte, wie aus Angst vor dem Wirt, der ihn mahnen würde, Trank und Speise und Quartier für so viele Tage zu bezahlen. Aber der Wirt war bereits früher aufgestanden als er. Infolgedessen musste unser Andreas bezahlen, von Dienstag bis Sonntag, reichlich Speise und Getränke. Andreas zahlte also einen großen Teil des Geldes, das er bei sich hatte, und begab sich dennoch in die Richtung der Kapelle Sainte-Marie de Batignolles. Und wie er so gewohnt den Weg zum Bistro einschlug, hörte er hinter sich rufen. Und plötzlich fühlte er eine derbe Hand auf seiner Schulter. Und wie er sich umwandte, war es ein Polizist. Unser Andreas, der, wie wir wissen, keine Papiere hatte, wie so viele seinesgleichen, erschrak und griff schon in die Tasche, einfach um sich den Anschein zu geben, er hätte etwelche Papiere, die richtig seien. Inutile de fouiller dans votre poche. Vous avez perdu votre portefeuille. Le voici. Voilà ce que c'est de boire trop d'apéritifs dès le matin. Aber der Polizist reichte ihm eine Brieftasche, im Glauben, Andreas habe sie verloren. Andreas ergriff sie schnell, hatte kaum Gelassenheit genug, den Hut zu lüften, und ging stracks ins Bistro hinüber. Dort fand er Wojtek bereits vor, und sie konnten gar nicht aufhören, beide einander wechselseitig einzuladen. Sie tranken lediglich Pernod. Mir ist wieder etwas Merkwürdiges geschehen. Als ich da zu unserem Rendezvous herübergehen will, fasst mich ein Polizist an der Schulter und sagt, Sie haben Ihre Brieftasche verloren und gib mir eine, die mir gar nicht gehört. Und ich stecke sie ein. Und jetzt will ich nachschauen, was es eigentlich ist. Und damit zieht er die Brieftasche heraus und sieht nach. Und es liegen darin mancherlei Papiere, die ihn nicht das Geringste angehen. Und er sieht auch Geld darin und zählt die Scheine. Und es sind genau 200 Francs. Siehst du? Das ist ein Zeichen Gottes. Jetzt gehe ich hinüber und zahle endlich mein Geld. Dazu hast du ja Zeit, bis die Messe zu Ende ist. Wozu brauchst du denn die Messe? Während der Messe kannst du nichts zurückzahlen. Nach der Messe gehst du in die Sakristei und inzwischen trinken wir. Natürlich. Wie du willst. In diesem Augenblick tat sich die Tür auf. Und während Andreas ein unheimliches Herzweh verspürte, und eine große Schwäche im Kopf, sah er, dass ein junges Mädchen hereinkam und sich genau ihm gegenüber auf die Bankette setzte. Sie war sehr jung und sie war ganz himmelblau angezogen. So schwankte er also hinüber, verbeugte sich und fragte sie nach ihrem Namen und was sie hier mache. Qu'est-ce que vous faites là? J'attends mes parents qui sortent de la messe. Ils viennent me chercher. Ils y vont un dimanche par mois. Vous vous appelez comment? Thérèse. Vous êtes charmante. Je n'aurais jamais cru qu'une sainte si grande et si petite, qu'une créancière si grande et si petite, me ferait l'honneur de venir jusqu'à moi alors que j'aurais dû aller la voir depuis longtemps. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Vous êtes pleine de délicatesse. Pleine de délicatesse et je sais l'apprécier. Cela fait longtemps que je vous dois 200 francs, sainte demoiselle. Et je n'ai pas trouvé le temps de vous les rendre. Und da sie Therese hieß, dachte Andreas, die kleine Therese vor sich zu haben und wollte ihr das Geld zurückgeben. Aber sie nahm es nicht, sondern sie gab ihm Geld. Vous ne me devez rien, mais j'ai un peu d'argent dans mon sac. Tenez, prenez-le et partez. Mes parents ne vont pas tarder. Und somit gab sie ihm einen 100-Franc-Schein aus ihrem Täschchen. All dies sah Wojtek im Spiegel und er schwankte auf aus seinem Sessel und bestellte zwei Pernod und wollte eben unseren Andreas an die Theke schleppen, damit er mittrinke. Aber wie Andreas sich eben anschickt, an die Theke zu treten, fällt er um wie ein Sack. Und alle Menschen im Bistro erschrecken sich. Und Wojtek auch. Und am meisten das Mädchen, das Therese heißt. Und man schleppt ihn, weil in der Nähe kein Arzt und keine Apotheke ist, in die Kapelle. Und zwar in die Sakristei, weil Priester doch etwas von Sterben und Tod verstehen. Und das Fräulein, das Therese heißt, kann nicht umhin und geht mit. Man bringt also unseren armen Andreas in die Sakristei, und er kann leider nichts mehr reden. Er macht nur eine Bewegung, als wolle er in die linke innere Rocktasche greifen, wo das Geld, das er der kleinen Gläubigerin schuldig ist, liegt. Mademoiselle Therese. Und tut seinen letzten Seufzer und stirbt. Gebe Gott uns allen, uns Trinkern, einen so leichten und so schönen Tod. Mademoiselle. Mademoiselle Therese. Mademoiselle Therese. Mademoiselle Therese. Mademoiselle Therese. Mademoiselle Therese. Mademoiselle Therese. Josef Roth, die Legende vom heiligen Trinker. Ein zweisprachiges Hörspiel von Helmut Peschina. Übersetzung ins Französische Cécile Weißbrot. Erzähler Martin Engler. L'étranger. Der Fremde. Philippe Magnan. Andreas. Toni de Maillère. Le Gros. Der Dicke. Christian Pellissier. La maîtresse de maison. Die Hausfrau. Amélie Jallier. Caroline. Jule Böwe. Le garçon et le monsieur du tabac. Kellner und Tabakhändler. Georges Kless. Thérèse. Camille Garcia. Le policier. Polizist. Olivier Perrier. Cagnac. Peter Davor. La jolie fille. Das schöne Mädchen. Carina Drover. Wojtek. Michael Rotschopf. Cello. Björn Lazarus. Geräusche. Bruiteuse. Sophie Bissanz. Ton und Technik Jean Schimschak und Thorsten Weigelt. Regieassistenz Jakob Diehl und Nicole Köstler. Regie Marguerite Gâteau. Produktion Deutschlandradio Kultur, Saarländischer Rundfunk und France Culture 2007. Dramaturgie Stefanie Hoster.